Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monokultur Revisited. Jetzt sind wir endlich bei der Doppelfolge Ist Monogamie unnatürlich? Also zumindest bei der ersten. Und ich weiß noch, dass wir dafür echt viel Recherche betrieben haben. Also eigentlich ich, Genie weniger. Und wir haben diese Folge gleich in zwei Teile gesplittet, soweit ich mich erinnern kann. Anders als die Liebesfolge, bei der wir es hinterher dann entschieden haben, dass wir sie in zwei Teile splitten. Und zwei Sachen möchte ich dazu sagen. Das erste ist, dass ich euch die Shownotes nochmal unten in den Shownotes verlinke, also die alten Shownotes in den Shownotes dieser Folge, weil da stehen eine ganze Menge interessante Links drin. Und das zweite ist, dass wir natürlich da biased waren. Also ich glaube, vorurteilsfrei kann man gar nicht an dieses Thema rangehen, so wie an so viele Themen. Aber wenn wir als polypositiver Podcast dazu gekommen wären, zu dem Ergebnis gekommen wären, dass Monogamie natürlich ist und Polyamorie unnatürlich, das wäre ja Quatsch. Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich immer, wenn ich Ergebnisse gefunden habe, die den Thesen, die ich vorher aufgestellt hatte, widersprechen. Zum Beispiel gibt es bei dem Buch Sex at Dawn, das wir da besprechen, auch Kritik dazu. Dann habe ich die immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Aber das werden wir in der Folge auch hören. Lass uns mal zusammen reinhören. Genau. Und zu Anfang wollten wir eigentlich, wollte Flo noch mal was anmerken, bevor wir diese ganzen Themen behandeln. Genau. Natürlichkeit ist nämlich so ein schöner Begriff. Also damit wird gerne argumentiert, dass irgendwas für oder gegen die Natur ist. Also es ist ja lange Zeit benutzt worden, um Menschen mit anderen Sexualitäten, zum Beispiel homosexuelle oder bisexuelle Menschen, als Argument dafür, dass es unnatürlich ist, heißt, dass es nicht sein darf, dass wieder die Natur ist. Und genauso wird aber manchmal bei so, mir fällt es immer auf, viel bei so Gesundheitstipps wird immer darauf geachtet, dass es möglichst natürlich ist. Und beides hat einen Namen, nämlich naturalistischer Fehlschluss. Das heißt, dass etwas, nur weil etwas natürlich ist, heißt es nicht unbedingt, dass es gut ist. Und nur weil etwas unnatürlich ist, heißt es nicht unbedingt, dass es schlecht ist. Also quasi ist die Moral von der Natürlichkeit unabhängig. Oder auch, ob etwas gesund ist, ist von der Natürlichkeit erstmal nicht abhängig. Autofahren zum Beispiel ist auch unnatürlich und wir tun es trotzdem. Das ist so wichtig, was ich da gesagt habe, dass ich das einfach nochmal durchlaufen habe lassen und euch den naturalistischen Fehlschluss auf Wikipedia auch nochmal hier unten in den Shownotes extra verlinke. Und alles andere, das vermuten jedenfalls Ryan und Jeta, teilten sie auch. Die Kinder wurden gemeinschaftlich großgezogen. Deswegen sei auch nicht so wichtig gewesen, welches Kind denn nun von wem abstammte. Jeder hatte Sex, mit wem er wollte. Der Sex stärkte die Bindungen, aber nicht etwa die zwischen Paaren, sondern die der gesamten Gruppe. Und wer seine Partner häufig wechselte, tat gewissermaßen etwas für die Gemeinschaft. Das ist aus einem Weltartikel und der zitiert quasi dieses Buch, das ich vorhin erwähnt hatte. Sex at Dawn oder auf Deutsch heißt es Sex, die wahre Geschichte von Christopher Ryan und Kakilda Jeta. Und das Buch ist nicht unumstritten und allgemein muss man natürlich dazu sagen, dass damals niemand dabei war. Also es ist immer leichter herauszufinden, wie die Lebensumstände waren an archäologischen Funden, zum Beispiel an Besteck oder an Töpfen oder was auch immer man da so findet, als wie die zwischenmenschlichen Beziehungen waren. Und das erklärt auch zum Beispiel, weil es, dass es sehr, sehr schwierig ist, schwierig bis unmöglich, alte Sprachen wieder zu entdecken, weil man einfach nicht weiß, wie die geklungen haben. Ist ja logisch. Und genauso weiß man eigentlich nicht wirklich, wie Menschen zusammengelebt haben damals. Also das muss man immer mit sehr viel Vorsicht genießen, diese Hypothesen. Ja, wobei es da ja auch so ist, da gibt es nur Polygynie und nicht Polyandrie. Das heißt, da darf nur ein Mann mit mehreren Frauen, aber eine Frau darf auf keinen Fall mehrere Männer. Ja, natürlich, haben, ne? Weil Frauen können ja nicht gottesgleich sein. Frauen können nicht gottesgleich also, sein. Nee, tja, komische Religion. Also ja. Allgemeine Religion. Okay. Ja, auch darauf habe ich natürlich jetzt eine differenzierte Sichtweise. Natürlich gibt es Religionsansichten oder religiöse Ansichten, die ich überhaupt nicht gut finde, aber das auf alle Religionen und alle Ansichten, die Religionen jemals hatten, zu übertragen, würde ich auch nicht mehr so treffen, diese Aussage. Oder dass alle Religionen komisch sind. Lass uns nochmal über Ist Polyamorie eine Entscheidung in der Folge über Privilegien sprechen, auf jeden Fall. Absolut. Ja, wir haben jetzt schon fast 40 Minuten gequatscht und wir haben ja schon am Anfang angekündigt, dass wir die Folge in zwei Teile teilen werden. Deswegen machen wir jetzt gleich hier einen Cut. Ja, die Folge über Privilegien haben wir leider nie gemacht. Vielleicht schreibe ich dazu mal einen Artikel, das weiß ich noch nicht, weil das ist wirklich interessant, sich das mal anzuschauen, ob Polyamorie nur was für privilegierte Menschen ist oder ob man auch diskriminiert werden kann wegen Polyamorie oder ob das intersektional ist, also nur mit anderen zusammenhängen kann, mit anderen Diskriminierungsformen. Damit ist die Folge aber auch schon wieder zu Ende und ich hatte gar nicht so viel dazu zu sagen, weil ich sie richtig gut finde, ehrlich gesagt. Also, wenn ihr die Chance dazu habt, hört sie euch nochmal an. Den Link findet ihr wie immer hier unten in den Shownotes. Und wir hören uns nächste Woche wieder zu Teil 2. Stay tuned und bis dahin.